Erster hört auf mich, ihr, die ihr gerecht sein wollt und Jahwe sucht. Denkt an den Felsen, aus dem ihr kommt. Denkt an den Brunnen, aus dem ihr gegraben wurdet. Zweiter denkt an Abraham, euren Vater, und an Sarah, die euch geboren hat. Ich rief ihn, als er allein war. Ich segnete ihn und machte ihn zu einem großen Volk. Dritter Jahwe tröstet Zion. Er tröstet alle ihre zerstörten Orte. Er macht ihre Wüste wie einen schönen Garten. Freude und Jubel wird man dort finden. Man wird Gott danken und laut singen. Vierter hört auf mich, ihr Völker, und passt auf, ihr Nationen. Ich gebe euch Anweisungen. Mein Recht ist ein Licht für alle Völker. Fünfter, meine Gerechtigkeit kommt schnell. Meine Hilfe ist da. Meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln warten auf mich und auf meine Hilfe. Sechster, hebt eure Augen zum Himmel und seht auf die Erde. Der Himmel wird wie Rauch verschwinden. Die Erde wird wie ein altes Kleid zerfallen. Ihre Bewohner werden wie Mücken sterben. Aber meine Hilfe wird ewig bleiben. Meine Gerechtigkeit wird niemals aufhören. Siebter, hört auf mich, ihr, die ihr wisst, was richtig ist. Ihr seid das Volk, das meine Lehre im Herzen hat. Habt keine Angst vor dem Spott der Menschen. Erschreckt nicht vor ihren Beleidigungen. Achter, denn eine Motte wird sie fressen wie ein Kleid. Ein Wurm wird sie fressen wie Wolle. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben. Meine Hilfe wird für alle Zeiten sein. Neunter, wach auf, Jahwes Arm. Sei stark. Wach auf wie in alten Zeiten, wie vor vielen Jahren. Warst du es nicht, der Rahab zerschlug? Warst du es nicht, der den Drachen durchbohrte? Zehnter, warst du es nicht, der das Meer austrocknete? Der die großen Wasser trocken machte? Der die tiefen Stellen des Meeres zu einem Weg machte? So konnten die Geretteten hindurchgehen. Elfter, die von Jahwe Befreiten werden zurückkehren. Sie kommen nach Zion mit Jubel. Ewige Freude wird auf ihren Köpfen sein. Sie werden Freude und Glück finden. Kummer und Seufzen werden verschwinden. Zwölfter, ich bin es, der euch tröstet. Warum hast du Angst vor Menschen, die sterben müssen? Warum hast du Angst vor Menschen, die wie Gras sind? Dreizehnter, du hast Jahwe, deinen Schöpfer, vergessen. Er hat den Himmel ausgebreitet und die Erde gemacht. Du hast immer Angst vor dem Zorn des Unterdrückers. Es ist, als wollte er dich vernichten. Wo ist jetzt der Zorn des Unterdrückers? Vierzehnter, der Gefangene wird schnell befreit. Er wird nicht im Gefängnis sterben. Er wird auch genug Brot haben. Fünfzehnter, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bringe das Meer in Bewegung, so dass seine Wellen rauschen. Jahwe der Heerscharen ist sein Name. Sechzehnter, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich habe dich im Schatten meiner Hand beschützt. Ich will den Himmel neu ausbreiten und die Erde neu gründen. Ich will zu Zion sagen, du bist mein Volk. Siebzehnter, wach auf, wach auf. Steh auf, Jerusalem. Du hast aus Jahwes Hand den Becher seines Zorns getrunken. Du hast den Becher des Taumels ganz ausgetrunken. Achtzehnter, niemand führte sie von all den Söhnen, die sie geboren hatte. Niemand nahm sie an der Hand von all den Söhnen, die sie großgezogen hatte. Neunzehnter, zwei schlimme Dinge sind dir passiert. Wer kann dich trösten? Zerstörung und Verwüstung, Hunger und Schwert. Wer kann dich trösten? Zwanzigster, deine Söhne lagen ohnmächtig an allen Straßenecken. Sie waren wie eine Antilope im Netz. Sie hatten zu viel vom Zorn Jahwes getrunken. Sie hatten zu viel vom Tadel deines Gottes getrunken. 21. Darum höre dies, du Unglückliche. Du bist betrunken, aber nicht von Wein. 22. So spricht dein Herr, Jahwe, dein Gott. Er kümmert sich um sein Volk. Ich habe den Becher des Taumels aus deiner Hand genommen. Du musst den Kelch meines Zorns nicht mehr trinken. 23. Ich werde ihn deinen Unterdrückern in die Hand geben. Sie sagten zu dir, bücke dich, damit wir über dich gehen können. So musstest du deinen Rücken wie den Boden machen. Du warst wie eine Straße für die, die darüber gingen.